Radio. Jeden Mittwoch zwischen 3 und 24 Uhr im Bermuda-Turm. Die wöchentliche Dosis Allergy und Bier. Grüß die Dürü-Dü. Das ist hier Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 29.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder ihr seid gerade bei punkrockersradio.de. Da wird die Sendung nämlich für den Mittwoch für Bermuda-Funk aufgezeichnet. Und neben mir sitzt der wunderbare, super elastische Nils. Danke, danke. Schönen guten Abend. Der wahre Nils. Inzwischen gibt es ja drei Nilse bei Pogo Radio. Einer, der heißt eigentlich auch Nelt und spielt bei Gelded Nelt. Dann gibt es den schönen Nils, der bei diversen Bands mitspielt und auch Konzertveranstalter ist. Und neben mir sitzt der Punkstelle Nils, so wie man ihn kennt. Genau. Und liebt. Ja, was haben wir da gerade gehört? Das war die Band Nitro Injektia. Eine Band, die kommen aus Berlin und die Mitglieder schreiben halt immer auf ihrem Zettel drauf, was die Band charakteristisch ausmacht. Nämlich, dass ein Teil der Band aus Russland kommt und der andere aus Kanada. Ah, okay. Das klang jetzt für mich irgendwie nach südamerikanischen Band oder so. Aber ich hatte eben schon gesagt, ich dachte, das wäre eine Band, die jetzt bei Turbo Booking irgendwie unter Vertrag ist, bei der Mary. Aber da waren wir uns jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, irgendwie habe ich Flyer gesehen, dass sie im Kult 41 spielen in Bonn. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das kann auch die Mary, die wird ja hier schon öfters, machen wir jetzt hier, liegt hier eine Unterschriftenliste aus, ne, dass die Mary bald mal in die Sendung kommt. Ich unterschreibe direkt als Erster. Sehr gut. Ja, die hat nämlich auch ganz guten Musikgeschmack. Ja, bestimmt, weil die macht ja die ganzen geilen Bands eigentlich, ne? Macht die im Tourbooking. Ja. Ja, und verleiht irgendwie ihre Karre. Damit die unterwegs. Richtig, genau. Die hat noch irgendwie so einen Service, ne, wo sie irgendwie so einen Bus verleiht irgendwie an Bands. Ne? Keine Ahnung. Ja, gibt's. Ja, stimmt. Ja, wird sie wahrscheinlich dann was sagen, wenn sie hier ist. Was hat dich so die letzten Tage bewegt, lieber Nils? Also mich hat hierhin bewegt erstmal ein paar CDs, die ich mitnehmen wollte. Erstmal schönen Dank dafür. Ja, stimmt. Also der Rudi hält sein Wort. Wenn man was kriegt dann und sich das selber abholt, dann funktioniert das. Ich bin ein Freund des dualen Systems und CDs kann ich nicht einfach so in den Hausmüll schmeißen. Die muss ich irgendwie extra aussortieren und der Nils ist einer derjenigen, die gerne abnimmt. Ja, also ich habe zu Hause tatsächlich noch eine große CD-Sammlung. Ich bin wahrscheinlich noch einer der Letzten irgendwie, der CDs tatsächlich noch kauft und sammelt. Ja, du wirst mal irgendwie was ganz Besonderes werden. Genau. Ja, ja, das kann durchaus sein. Nein, also was mich bewegt, du willst bestimmt auf die Demonstration gestern anspielen, oder? Also am Sonntag. Genau. Wenn die Leute, also eigentlich wird die Sendung ja jetzt live am Mittwoch ausgestrahlt beim Bermuda-Funk. Also am Sonntag gab es ja in Köln eine Demo von diversen Vollidioten. Die Polizei, die macht immer eigentlich immer, was mich gewundert hat bei dieser Demonstration, normalerweise ist die Polizei ja immer ziemlich gut beim Zählen. Die können dann immer genau sagen, wie viele Leute auf der Demo waren. Aber ich habe jetzt selbst in der Pressemitteilung, haben sie von mehreren Tausend gesprochen. Erwartet haben sie 1500 Hooligans und Nazis, also so eine Mischung, so irgendwie also, Nazi-Hooligans? Also oder? Genau, also die Gruppierung nennt sich Hogesa Hooligans gegen Salafisten, wer das vielleicht noch nicht mitbekommen hat. Ja. Und die haben halt in Köln gibt's eine Großdemonstration. Gibt es seit ein paar Monaten? Ne? Ja, so seit Mai, glaube ich, schon ein bisschen länger. Haben auch wohl schon ein paar Demos gemacht im Ruhrgebiet, glaube ich, irgendwie. Bisher aber sind da nicht ganz so viele gekommen. Und jetzt in Köln sind tatsächlich mehrere tausend Leute gekommen und das war schon irgendwie verdammt unheimlich. Also das lief wohl alles über soziale Netzwerke ab. Angekündigt waren wohl 1500. Nein, andersrum. Die Polizei hat 1500 erwartet. Nein. Aber auf der Facebook-Seite waren irgendwie was mit 7000 angeklickt. Yes, genau. Mike, bin dabei. Richtig. Kennt und daraufhin war den Polizisten dann irgendwie klar, das werden sicherlich mehr werden und so und hatten dann, glaube ich, mit 4.000 bis 5.000 gerechnet, wie sie selber sagten. Nee, mit 1500 haben sie gerechnet. 1500 waren angemeldet. Ja. Also damals, es war, glaube ich, ein Pro-NRW-Funktionär. Soll ich jetzt die Pressemitteilung rausholen hier? Ja, frag doch mal hier diesen Redaktionschat. Da weiß das doch bestimmt schon mal. Bestimmt nee, das Leimer schreibt bloß, dass in Dortmund vor wenigen Wochen noch nur 300 Leute da waren. Ja. Also die kommen auch aus diesem Umfeld, diese neue Partei, die Rechte, wo dieser SS-Sigi dabei ist. Genau, der war selber auch in Köln vor Ort, da gibt es auch Bilder von. Also es waren tatsächlich ganz verschiedene, unterschiedliche Gruppierungen da. Es war da irgendwie German Defense League oder auf jeden Fall alles irgendwie rechten, hauptsächlich rechte Gruppierungen. Und die kamen echt aus allen Teilen irgendwie, ich glaube von Hamburg bis Aachen, München und Ruhrgebiet viele. Auch war, Süddeutschland waren welche da, ne? Also so bunt gemischter Haufen. Ich glaube, Münchner Fans hat man da irgendwie, glaube ich, auch gesehen. Ja. Und es war wirklich sehr unheimlich. Ich bin ja in Köln schon mal häufiger auf Demonstrationen unterwegs. Normalerweise kennt man das immer, dass der Großteil irgendwie aus Also muss dazu sagen, der gute Nils war natürlich nicht auf dieser Demo, sondern war auf der Gegendemo. Ach so, ja. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Es gab auch eine Gegendemonstration. Ja. Das war so, dass hinter dem Bahnhof auf dem Breslauer Platz die Rechten sich getroffen haben und davor gab es halt eine Gegendemonstration, die teilweise von Parteien und linken Gruppierungen. Also Antifa auf der Domplatte und da, wo der Dom steht und hinten ist der Breslauer Platz und dann kommt auch das Kunibertviertel. Und das ist, muss man dazu sagen, das Kunibertviertel, das ist ja wirklich das langweiligste Viertel in der Innenstadt. Genau, da kann man. Ist tote Hose, das sind also auch wenn da Karneval ist, dann rauschen da diese Staubbälle durch. Ja, also da ist wirklich nicht viel los, von daher kann man eigentlich ganz froh sein. Kann man eigentlich auch nichts kaputt machen, ne? Also meine Krankenkasse sitzt da drüben, also und was ich und ein paar komische Versicherungen und sowas. Kann sein, dass das durchaus auch Überlegungen waren, dass man die in irgendein hässliches Stadtteil schickt, wo sowieso nicht viel los ist. Also das war das Einzige vielleicht, was ganz gut war. Aber nichtsdestotrotz irgendwie haben das sehr viele Kölner mitbekommen, gerade irgendwie die Touristen und Reisenden am Bahnhof, die genau irgendwie dazwischen waren. Für die war es echt eine ziemliche Zumutung. Und wir können uns ja vielleicht mal ein bisschen über die Polizei oder das Sicherheitskonzept der Polizei unterhalten, was echt können wir gern machen. Katastrophal war meiner Meinung nach. Ich bin ein großer Fan von so strategischen Angelegenheiten, wie Bullen bei Großdemonstrationen agieren. Das interessiert mich eigentlich meistens, also am meisten, wenn ich sowas, so einen Bericht lese. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert irgendwie, dass die Polizei doch derart schlecht darauf vorbereitet war irgendwie, weil die es kaum geschafft hat, halt irgendwie die Demonstranten von beiden Seiten irgendwie auseinanderzuhalten. Immer wieder passiert, dass dann irgendwie von rechten Leuten dann halt auf die Gegendemo rübergekommen oder versucht haben rüberzukommen und es waren definitiv viel zu wenige Polizisten da. Es waren, glaube ich, 1000 Polizisten irgendwie da und wenn man sich halt vorstellt, dass etwa 3.000 bis 4.000 gewaltbereite Rechtsextremisten da waren und etwa noch mal knapp 1000 Gegendemonstranten. Jetzt also so aus dem historischen Kontext raus, mal so in Erinnerung, damals Chaostage 95, was ganz Deutschland bewegt hat, waren 2000 Punks da und 6000 Bullen. Ja, das sind wirklich so Verhältnisse, die kennt man eigentlich auch. Ne? So auf einen Demonstranten kommen dann 3 bis 4 Polizisten oder so. Ne? Und ich glaube, irgendwie die Überlegung war wahrscheinlich, lass uns mal ein bisschen Geld sparen oder so. Ne? Das versuchen die ja sowieso auch schon bei Fußballspielen und so, dass man irgendwie da ein bisschen zurückzieht. Also ich habe ja die Kölner Polizeistrategie fand ich ja immer irgendwie sehr clever. Ich habe immer gedacht, die wären vielleicht clever, weil sie ja irgendwie nie groß auffahren und sich immer bedeckt halten. Aber inzwischen glaube ich, also nach dieser Demo, die sind nicht clever, die sind einfach nur faul. Ja, also, keine Ahnung, was in den Köpfen irgendwie dann vorging. Und der Leute, die das, also die wussten doch genau, was da für Leute zu erwarten sind. Ja, die sagen selber, ich lese ja Polizeibericht, sie sagen selber und habe auch den Kommentar von dem Bullen, der eigentlich sehr, der gemeint, es gab die letzten 10 Jahre nur ein Wasserwerfer-Einsatz und das war bei einer Nazi-Demo in Dortmund. Na, das habe ich auch gehört, vor 10 Jahren. Und in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und es wäre jetzt das erste Mal, und da ist der Wasserwerfer 4-mal eingesetzt worden. Also da waren Leute dabei, die zum ersten Mal in ihrem Leben Wasserwerfer gesehen haben. Muss ich auch ein bisschen grinsen. Ja, also sehr eigenartig fand ich das zumindest. Also ich habe von diesem, wie heißt der, von der NRW-Innenminister Jäger? Oder ja, genau. Der hat das halt auch, glaube ich, irgendwie dann gesagt, ja, wäre alles super gelaufen. Und Bilanz war, glaube ich, irgendwie 40 Verletzte, irgendwie ein schwer verletzter Polizist irgendwie auch drunter. 44, ja. Ich habe die Zahlen noch im Kopf, weil ich es gerade eben gelesen habe. 45 Verletzte, ein Zivilist und 44 Bullen. Aber ich gehe mal davon aus, das sind ja Hooligans, ne? Hooligans, die kloppen sich ja ständig. Die rennen nicht gleich irgendwie ins Krankenhaus und sagen, hey, ich war auf einer Demo, sondern die sagen, ich bin gestolpert. Gehe ich mal von aus, ne? Weil, also ich hätte so verstanden, dass sie... Wenn die da Einsatz haben, ne? Mit Knüppel, mit CS-Gas, da geht man jetzt... Da muss schon ein bisschen mehr als ein Verletzter dabei gewesen sein, oder? Also, bitte. Wir haben die draufgekloppt. Wir haben die Bullen draufgekloppt und ein CS-Gas gesprüht, damit da nur einer verletzt worden ist. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, wer da alles zu den Verletzten gezählt wird. Das ist echt mal eine gute Frage. Ich dachte irgendwie, die zählen jetzt nur Leute aus ihren eigenen Reihen. Die erzählen halt wahrscheinlich die offiziell Verletzten und so Hooligans, ne, so Spaßemacken, die halt wirklich sich jedes Wochenende kloppen irgendwie auf Fußballspielen. Die rennen wahrscheinlich nicht irgendwie ins Krankenhaus und ne, die machen irgendwie, was ich, die sagen, oh, Platzwunde, kenne ich ja, ne? Kein Problem. Schmieren sich da irgendwie leer eine Flasche Wodka drüber und dann ist wieder gut. Ja, also ich meine jetzt um die Rechten oder um die Polizisten habe ich mir auch eigentlich weniger Sorgen gemacht, sondern vielmehr eigentlich um die Gegendemonstranten und teilweise halt auch die Anwohner, die dann halt auch irgendwie tätlich angegangen wurden von den Rechten, die irgendwie da am Straßenrand standen, weil die die Demonstration von Hogesa ging dann irgendwie Richtung Eberplatz, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, und wurde dann auch nach kurzer Zeit irgendwie abgebrochen, als die Polizei gemerkt hat, die haben das nicht mehr unter Kontrolle, und da sind halt immer wieder einzelne Gruppen, irgendwie haben sich dann gelöst von der Demonstration, sind dann in die Nebenstraßen reingegangen und mit Ausländer rausrufen. Genau, Ausländer, ja, auch teilweise Hitler grüßen und so, also echt übelst. Und die Polizei war echt noch nicht mal in der Lage, weil die halt so wenig Leute waren, da halt auch Leute dann dafür festzunehmen oder dann irgendwie dann festzuhalten. Und ein bisschen traurig. Wenn jetzt 1000 Polizisten im Einsatz waren, da war jetzt auch noch diese Gegendemo, diese friedliche Gegendemo, wo auch die Brinks vorbildlich auf dem Wagen standen. Also ich bin ja kein großer Brinks-Fan, aber es war nicht, tatsächlich sehr sympathisch, ja, was sie gesagt haben. Dieser Kommentar, sie haben genau die richtigen Worte getroffen. Ja, dieser Kommentar war einfach so, hätte ich auch unterschreiben können. Ne? Ja. Auf jeden Fall waren ja da auch Polizisten abgestellt. Also dann ziehen wir noch mal ein paar ab. Also da waren ja auch welche, vielleicht die Hälfte oder weniger. Ja. Dann war es ja nicht mehr 1000. Allerdings, ja. Ja, also 1000 kam mir tatsächlich auch wirklich ein bisschen viel vor, als ich das später gelesen habe. Ich hatte das Gefühl, es waren irgendwie viel weniger. Okay, mag jetzt sein, dass ich jetzt natürlich auf der Gegendemonstration war und nicht auf der Hogesa-Demo, wo sicherlich mehr Polizisten dann irgendwie da waren. Aber so vom Gefühl her, es war wirklich sehr unangenehm, dass man echt ein bisschen Angst hatte, dass es irgendwann da richtig knallt irgendwie zwischen beiden Gruppierungen. Und zum Glück ist es dazu nicht gekommen, aber meiner Meinung nach hätte das vielleicht durchaus passieren können. Vielleicht haben die auch die Polizisten dazu gezählt, die privat dabei waren und bei der Hogesa mitdemonstriert haben. Ja, das kann natürlich auch sein. Da waren sicherlich auch V-Männer drunter, die haben das wahrscheinlich auch mit organisiert. Einfach mal zu gucken, und wie ist denn das Potenzial hier von rechten Gewalttätern, ja, wenn wir mal alle zusammenholen. Das ist ja so ein unbekanntes Feld. Ne? Das ist ja vom Verfassungsschutz ist so eine... Die tun immer so, als hätten sie überhaupt keine Ahnung, ne? Ja, aber sind dann plötzlich überrascht. war wirklich, also von der Stimmung her echt hart. Also ich bin, als ich angekommen bin, bin ich am Breslauer Platz da irgendwie ausgestiegen und habe mir das mal angeguckt, irgendwie, dass ich mal mir auch mal einen Blick mache, was sind das überhaupt für Leute, die da irgendwie demonstrieren. Und wirklich so größtenteils irgendwie alles harmlose Leute. Ich konnte mich dann davon überzeugen, dass es wirklich größtenteils wirklich Nazi, Neonazi-Deppen sind, die ganz klar irgendwie rechtsorientiert sind. Und jeder, der, glaube ich, jetzt wirklich nur gegen Salafisten demonstrieren wollte, hätte schnell merken müssen, dass er da fehl am Platz irgendwie ist und hätte sich davon distanzieren müssen. Dann hat ja noch diese in der rechtsextremen Szene sehr beliebte Band Kategorie C gespielt, hatte dann noch irgendwie einen Auftritt. Das hat das Ganze natürlich mal angeheizt. Es gab eigentlich irgendwie ein Alkoholverbot, da hat sich eh keiner dran gehalten. Die haben alle da ordentlich gesoffen und wollten sich da wahrscheinlich schon mal irgendwie ein bisschen Stimmung machen. Ja, was ja auch geklappt hat, auch von ihrer Seite her gesehen. Ja, natürlich. Also ich denke, dass ihrer Sicht das ein absoluter Erfolg war. Erfolg. Und klar, ja. Sie haben es tatsächlich auch geschafft, irgendwie die Gegendemonstranten irgendwie auch einzuschüchtern. Und das war halt wirklich auch tatsächlich dann, was mich am meisten halt ärgert. Normalerweise kennt man das halt immer so, dass die Rechten dann irgendwie blockiert werden und die laufen dann irgendwie zurück und werden in ihren Zügen weggebracht. Und diesmal war es tatsächlich so, dass man sagen kann, das war für sie tatsächlich ein großer Erfolg vermutlich. Und es fällt mir zwar schwer, das so zuzugeben und zu sagen, aber man muss das ruhig mal das Problem dann auch benennen und einfach mal erkennen, die haben es echt geschafft, deutschlandweit echt verdammt viele Leute zu mobilisieren. Also normalerweise sieht die Polizeistrategie so aus, dass wenn die Leute losfahren, schon in den Zügen genügend Polizisten vor Ort sind, in den Zügen selber drin und die Leute gar nicht mehr so weit vorlassen. Also dann schon Zügen abfangen und dann kesseln. So zum Beispiel vor einem Jahr war das ja diese Occupy in Frankfurt, ja. Wo innerhalb von 10 Minuten, die Demo war gerade 10 Minuten am Start, da ist irgendjemand, hat irgendwie einen Kracher geschmissen und dann haben sie alles komplett eingekesselt, 100 Leute gleich in Gewahrsam genommen und alles zusammengeknüppelt. Kennt man eigentlich so. Und das war, glaube ich, irgendein Kessel, der ging irgendwie 8 Stunden oder sowas, habe ich jetzt noch so im Kopf. Also ich glaube, so eine Gruppe irgendwie da einzukesseln, das wäre echt unmöglich gewesen. Und ich glaube, die Strategie war irgendwie, lass uns mal irgendwie weniger präsent sein, dann provozieren wir vielleicht nicht. Aber irgendwie ging das dann doch irgendwie nicht richtig auf. Und wahrscheinlich haben die dann auch zu schnell tatsächlich irgendwie dann CS-Gas und sowas dann eingesetzt und ihre Schlagstöcke rausgeholt. Und wenn man einmal sowas anfängt, dann tobt natürlich der Mob irgendwie und ist dann ein Polizeifahrzeug umgeworfen worden. Ja. Muss man natürlich dazu sagen, dass Hooligans halt, wenn sie ihr Hooligan-Ding konsequent machen, dann sind sie jedes Wochenende, haben sie Polizeistress am Hals und legen sich mit denen an. Und die kennen sich aus. Ja. Das sind jetzt keine Anfänger. Jetzt da stehen, sie sind alle so in Kampfuniform und was soll das? Wir sind doch hier friedlich, wir wollen doch genug gegen die Salafisten und bla bla. Quatsch. Das Beste war ja, dass dieser Spruch, wir sind jetzt gegen Salafisten, das hat ja jeder Idiot hat gesagt, ja, Nazis sind schlimm, aber die Salafisten sind auch schlimm. Ja, die sind noch schlimmer irgendwie. Ja, oder so. Ja, die machen da unten ja Krieg und so, ne? Und überhaupt. Ja, mit dem dummen Spruch haben sie es halt echt geschafft, ein Großteil der Bevölkerung, die jetzt, wo der IQ so unter 60 ist, auf jeden Fall auf ihre Seite zu ziehen. Das ist wirklich das Traurige an der ganzen Geschichte. Ne? Wenn man wirklich jetzt mal guckt in den sozialen Medien, wie darüber halt berichtet wird und besonders ja halt die Kommentare, da gibt es wirklich sehr viele, die sagen, ja, ist doch eigentlich gut, dass es endlich mal irgendwie ein paar Leute gibt, die sich auf die Straße stellen und gegen Salafisten demonstrieren. Und wenn das irgendwie dann angekommen ist, dann denke ich mir, oh Mann, echt, was haben wir für Medien, wie informieren die, oder? Ja, das liegt halt auch an diesem Vakuum, weil halt bisher noch niemand irgendwie groß sich darüber aufgeregt hat. Also ständig Demonstrationen gegen Salafisten, oder? Ja, also kurz vorher war eine Domplatte irgendwie auch eine Demonstration. Vielleicht halt nur nicht irgendwie so medial verfolgt irgendwie, ne? Ja. Weil irgendwie ist ja jeder in Deutschland gegen Salafisten außer. Man sieht halt, wenn was eskaliert, kommt es halt in die Medien. Also angenommen, die wären nur friedlich gewesen. 2000 oder 5000, also Weiß hat, glaube ich, von 5000 geschrieben. 5000 Hooligans. Also als ich auf dem Platz war, habe ich wirklich mindestens 2000 gesehen und das war halt noch relativ am Anfang. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich 4000 waren oder so. Das sind Zahlen, die sind, glaube ich, durchaus realistisch. Ja, wenn selbst die Polizei das nicht in der Lage war, trotz ihrer Kameras, und die können das ja richtig zählen, ne? Die haben ja Leute da abgestellt, die das gelernt haben, wenn die nicht mal in der Lage sind, die ordentlich zu zählen und nicht mal wissen, ob das jetzt 1000, 2000, 3000 oder 4000 waren. Da finde ich schon ziemlich schwach. Ja. So, ich mache jetzt Musik. Wir sind nämlich ja eine Musiksendung. Es könnten nämlich auch 80 Millionen Hooligans gewesen sein, wie auch das Lied von Golden Zitronen heißt. Viel Spaß. Und ich spürte unter mir Rackenknochen aus dem Dreck. War mir nicht ganz sicher, aber dennoch schien es mir die Besitzer dieser Knochen lang und freiwillig hier. Sie waren wohl aus Kuba, der Türkei und Vietnam. Und die Hooligans radierten, wir kriegen jeden von euch rein. Es ist schließlich Freiheit und sie wären jetzt zu freien. Freie Wahl zu bestimmen, wer nach Hause zu prügeln sei. Und ich und meine Hölle lag Platz, Gewalt, Qual, Rausch nach Knochenmark. Du bist mit Refi an, ich bin schon, es hob mich einer auf und er schrie mir ins Gesicht. Nicht so ungut, Kumpel, und er gab mir eine Klaps und wir trinken überall, die auf die Freiheit einschnappt. Auf den Straßen der Stöber kam das Ergebnis, stand vor Fest, der große, dicke König, den für all die Bild und West. Und ich, und mir war, als würde die von meiner Sorte plötzlich rar. Und ich, und ich, und ich, und mir war, als wäre meine Sorte auf einmal. Ja, das waren die Goldenen Zitronen mit dem Lied 80 Millionen Hooligans von ihrer Platte Punkrock. Lang nicht mehr gehört. Sehr guter Song. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gehört. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Demo, die am Sonntag war, gegen die Salafisten. Ja. Ja. Also, was ich ein bisschen bedauerlich finde, dass wirklich, es ist ja auch es wurde auch mobilisiert für diese Gegendemo, die halt, wie gesagt, dann auf dem Bahnhofsvorplatz stattgefunden hat. Und es waren wirklich etwa knapp 1000 Leute irgendwie dann da. Und das fand ich echt ein bisschen schade irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob sich da echt die Leute haben irgendwie einschüchtern lassen, dass sie gesagt haben, da könnte es irgendwie echt brenzlig werden, bleibe ich besser zu Hause. Aber das war echt ein bisschen schade und ich hätte mich gefreut, wenn da echt noch mehr Leute hingekommen wären. Ja, in Köln gibt es ja unheimlich viele, da gibt es ja kein Fädel für die Nazis. Wie heißt es? Kein Fädel für die Nazis? Kein Fädel für Rassismus, glaube ich. Rassismus, ne, genau. Ja. Und dann die noch, waren auch diejenigen, glaube ich, die auch mitorganisiert haben. Ja, ich und dann noch Arschhuh und Sing. Auseinander. Normalerweise, nichts, wenn die was machen, kommen, glaube ich, irgendwie direkt immer mehrere Tausend. Ne? Ja, da spielt aber gleich Bab und sowas. Die haben sich, glaube ich, echt zurückgehalten. Ja. Und ich habe, glaube ich, keinen Aufruf von denen irgendwie mitbekommen. Nee. Ne? Sondern war wirklich hier dieses kein Fädel für Rassismus. Ja. Exakt, ja. Ja. Ja. Die halt auch bei Pro NRW und so immer Gegendemos machen. Und da war ja auch der Veranstalter, war ja auch von Pro NRW. Und da hat sich jetzt auch mal rauskristallisiert, auch für die ganz Dummen, dass es halt alles Nazis sind und alle in einem Boot hocken. Ja, also gab ja auch, glaube ich, bestimmt ein paar drunter unter den Antifaschisten, die jetzt natürlich auch Bock auf Krawall irgendwie hatten. Aber ich glaube, da waren irgendwie alle ganz gut beraten, sich da eher irgendwie zurückzuhalten. Und tatsächlich, als die Gegendemonstrationen zu Ende gegangen sind, sind dann auch alle relativ friedlich dann weggezogen von dem Platz. Man wurde dann von der Polizei begleitet und Richtung Friesenplatz, wo sich dann die Demonstration irgendwie aufgelöst hat. Fanden dann irgendwie alle, glaube ich, ein bisschen seltsam, dass man auf einmal irgendwie weg war, wo die Nazi-Demo noch nicht dabei ist. Normalerweise kennt man ja immer, dass man es blockiert, aber ja. Und tatsächlich, der Großteil ist dann tatsächlich dann mit zum Friesenplatz gezogen und dann hat sich da die Versammlung irgendwie dann aufgelöst und alle standen da irgendwie da ein bisschen ratlos rum. Was passiert jetzt? Ja. Gehen ein paar zurück oder nicht? Die meisten sind dann irgendwie Richtung Eifelwall gezogen und ich denke mal, von den Hooligans waren auch wahrscheinlich die meisten hatten irgendwo Stadionverbot und die haben die Chance genutzt und auch mal wieder raus zu dürfen. Ja, aber das war, glaube ich, das einzige Gute irgendwie vielleicht daran, irgendwie dann so ist es wirklich dann friedlich zu Ende gegangen und hat dann keiner unbedingt aufs Maul bekommen, aber es war wirklich an dem Tag. Ja, es gab ja schon Stress, die haben ja irgendwie so ein China-Imbiss oder sowas haben sie demoliert oder was, ne? Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, irgendwie so, ja, natürlich gab es da wahrscheinlich schon irgendwie mehrere Einzelfälle. Ja. Wenn da so ein betrunkener Mob durch die Straßen zieht, gewaltbereit. Ja, ich glaube, was auch problematisch war, das waren jetzt ja Hooligan-Gruppen unterschiedlicher Vereine und ich glaube, da ging es wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, ey, wir zeigen mal ein bisschen mehr Härte als die anderen, so ein bisschen konkurrierendes Denken irgendwie, ne? So nicht von wegen hier Zusammenhalt, sondern wir zeigen mal hier den anderen Gruppierungen, was für krasse Typen wir, glaube ich, sind. Und hat ja, und echt in ein bisschen sich dann halt auch wieder friedlich, ne? Die sich normalerweise auf die Fresse kloppen. Ja, also das habe ich, glaube ich, echt nicht mitbekommen, dass es da irgendwie tatsächlich Ärger gab. Weil oder die ja alle irgendwie ihre so was ich so, hier, ich bin BVB-Fan und der andere ist der und der Fan. Das haben sie alle so mehr oder weniger. Die haben ja alle irgendwie entweder Thorsteiner-Jacken angehabt oder irgendwie sonstige. Ja. Deutschland fahren, Reichskrieg fahren und dann waren auch so komische Fahnen dabei, die ich noch nie gesehen habe vorher. Also mit so einem Kreuz? Oder? Ja, genau, das mit so einem Kreuz. Das waren, glaube ich, die von dieser GDL, German Defense League. Hat, glaube ich, nichts mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zu tun. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Haben sich, glaube ich, irgendwie aufgelöst, aber scheinbar die Flagge... Die diese Lokführergruppe sich aufgelöst hat? Keine Ahnung. Warum haben sie sich die aufgelöst? Die gab es doch am Sonntag noch. Die German Defense League. Ja, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass es die eigentlich nicht mehr gibt oder dass es aber ich die Flagge weht noch. Ich habe während der Berichterstattung gelesen, dass es in England irgendwie so eine British Defense League gibt und es sind irgendwie 8000 Mitglieder. Ist das viel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Okay, zu viele. Ja, ja. Jeder Fasche ist ein Fasche zu viel. Ja, ist schon eine andere Hausnummer. Ja, was schreibt denn unser Chat, also nicht unser Chat, unsere Online-Redaktion? Was gibt's denn da zu lesen? Bei denen gibt es halt so eine Feindhierarchie, schreibt der Pogo Bodo. Was ich mich gefragt habe, ne, die haben ja auch vorher schon eine Demo gemacht gegen den Pierre Vogel. Und der Pierre Vogel, man kann ja sagen, was man will, irgendwie, ne? Aber der muss ja unheimlich viele Feinde haben, der Kerl. Und er hat ja Frau und Kind. Hat er eigentlich Polizeischutz? Weil in dem seiner Haut möchte ich nicht stecken. Der hat ja so viel Spinner, also der zieht ja wie so ein Magnet irgendwie rostige Schrauben, zieht er Spinner an, die ihm wahrscheinlich am liebsten auf die Fresse hauen wollen oder umbringen wollen oder vierteilen oder sowas. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass so einer noch Polizeischutz bekommt. Der muss ja gefährlich leben. Ja, was glaubst du, wer sein größter Feind ist, oder? Der Ungläubige wahrscheinlich. Was? Der Ungläubige? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon heftig, also das habe ich mir dann so überlegt. Ja, erzähl mal ein paar Einzelheiten. Wohnt er in Köln, oder? Der ist, glaube ich, Kölner, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Oder wahrscheinlich wohnt er in Vorbeigehen. Oder so. Oder ja. Chorweiler, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Irgendjemand hat mir erzählt, der war mit ihm in der Schule. Ja. Er hat sich auf jeden Fall nicht blicken lassen am Sonntag. Ich dachte ja, vielleicht gibt es tatsächlich ja irgendwie noch so ein paar Salafisten, die dann irgendwie auftauchen. Und aber war keiner zu sehen. Boah, das wär dann nochmal. Und dann käme ich mir, glaube ich, so richtig beschissen vor. Weißt du, wenn du dann auf der Gegendemo bist, gegen Hogesa und gegen Salafisten und du stehst dann irgendwie so dazwischen und dann noch die Polizei da, weil ich glaube, kann man froh sein, dass dieses Salafisten nicht noch gekommen sind. Dieses faule Ei haben sich ja die linken Jugend irgendwo in. Wo waren das? Irgendwo im Ruhrpott haben sie das ja gelegt. Ne? Die haben so eine Demo gemacht. Gegen die Israel, gegen Krieg, gegen die Palästinenser irgendwie, ne? Mhm. So ganz naiv wollten sie halt irgendwie Frieden in Palästina, bla bla, ne? Und da war halt plötzlich, war halt ihre Demo halt überrannt worden von irgendwelchen Judenhassern. Und dann standen sie ganz schön blöd da. Also auf der Gegendemo, da habe ich jetzt auch Israel-Flaggen wieder gesehen. Ja. Weil man überlegen muss, was hat das jetzt für eine Bedeutung bei so einer Veranstaltung, aber na gut, damit kann ich mich abfinden. Ja, haben dich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Ist immer was. Ja, es wird irgendwie schwierig, irgendwie da langsam irgendwie durchzublicken, was es da für unterschiedliche Gruppierungen gibt. Halt, Kurden, Salafisten. Ja, und, es ist halt real life. Ja? Es ist halt immer was los. Ne? Und es ist halt alles nicht so einfach. Ja. Ja. Es gibt ja auch absolut friedfertige Salafisten ohne Ende, ne? Also es ist ja nicht irgendwie jeder Salafist gleich ein Terrorist. Ich habe da eine ganz einfache Haltung. Ich bin einfach gegen alle. Das ist eigentlich immer das Beste, ne? Auch gegen mich? Jetzt gerade im Moment nicht, aber. Will ich hoffen. Ich habe gerade K.O.-Tropfen in dein Bier gemacht. So, wir spielen jetzt ein Lied, das hast du dir gewünscht von Hass, nämlich es heißt Hooligans. Von der Platte gibt der Meute, was sie braucht. So, das war jetzt Hass und jetzt weiß ich ja wieder, warum mir Hass eigentlich doch gar nicht so gut gefallen. Eine meiner Lieblingsbands. So, jetzt haben wir's. Ah, hier. Themenlieder. Haben wir jetzt mal, ne? Was von Kategorie C oder? Nee, hey, Themenlieder. Hier, Arm 81, der Huhl. Wünscht sich der Pogo-Bodo. Ja, das können wir mal, kann ich mal suchen, ob ich das überhaupt hab. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ja, also als die Polizei gemerkt hat, die hat das irgendwie nicht richtig im Griff, ich weiß nicht, ob es stimmt oder so, ich habe es nur irgendwie gelesen, haben die tatsächlich irgendwie aus Lautsprecherboxen Helene Fischer gespielt, irgendwie atemlos durch die Nacht, wohl irgendwie eine Akustikversion, um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Nee, das habe ich anders gelesen. Lass uns mich jetzt hier gelesen haben, denn nur das ist das Richtige. Ja. Und die Leute sollen sich tatsächlich dann beruhigt haben, aber jetzt erzähl deine Version. Da war so ein Klavierspieler. Den habe ich auch gesehen, das war später. Der hat da war schon keiner gespielt. Mehr da. Der hat es aber auch gespielt. Ja, mag sein. Also ja, irgendwie später war so ein Pianist dann auf dem Breslauer Platz. Da hat er sein Piano hingeschoben und da waren aber schon alle weg. Da gibt es ein Video von, das habe ich auch gesehen. Der schon auf Maidan aber gespielt hat, ne? In der Ukraine, in Kiew. Das war und, richtig geplant, ja? Nee, da hat er irgendwie seine Tournee gehabt. Ah. Und auch irgendwie in Istanbul auf den Gezi-Dings da, Gezi-Krawalle-Dings da. Gezi-Park. Gezi-Park hat er gespielt mit seinem Klavier. Und er hat halt gedacht, seine Aufgabe ist nicht irgendwie, sondern die Leute zu beruhigen einfach. einzuschläfern. Ja, aber ich glaube, als er angefangen hat zu spielen, da war schon keiner mehr da. Ne? Das war vielleicht auch das einzig Gute. Irgendwie, es war ja an einem Sonntag diese Demonstration und die Leute hatten ja irgendwie weiter Anreisen und Abreisen und sind dann deswegen schon relativ zeitig weggefahren. Ich glaube, wenn das eine Demonstration an einem Samstag gewesen wäre, hätte das noch ein langer Abend werden können für die Polizei. Und da kann man eigentlich nur von Glück sprechen, dass die dann alle irgendwie auch in ihre Züge eingestiegen sind und irgendwann abgehauen sind. Zum Morgens wieder arbeiten können. Genau. Ja, gut, würde mich wirklich auch mal interessieren, ne? Wo die ganzen Deppen irgendwie dann alle irgendwie dann am Montagmorgen gearbeitet haben und gestanden haben. Ja, das sind die Typen, die dich morgens um 8 rausklingeln, weil sie irgendwie deine Heizung reparieren. Ja. Ja. Was hast du gedacht? Ich habe schon öfters mir überlegt, wenn da irgendwie sich so ein Handwerker ankündigt und der steht da mit so einem Freiwill-T-Shirt, was mache ich dann? Schmeiß ihn raus oder was? Und rufe einen Chef an und sage, ich habe ja keinen Bock auf Nazis. Das würde ich machen, glaube ich. Jemand mit einem Freiwill-T-Shirt würde ich nicht in meine Wohnung lassen. Ja, klar nicht. Also ja. Ist noch nicht passiert, aber du wartest auf einen Handwerker und freust dich, dass er dir irgendwie deinen Wasserschaden oder sonst irgendwas repariert und dann steht er dann da. Also mein Problem ist ja immer, dass man es gar nicht erstmal erkennen kann. Klar, wenn er natürlich irgendwie jetzt ein Kategorie C T-Shirt anhat, dann weißt du irgendwie den Typen einzuordnen, aber häufig ist es ja so, dass man anhand der Optik gar nicht mehr sagen kann, ist, dass von dann auf die Gesinnung irgendwie dann kommen kann von diesen Menschen. Und das finde ich halt irgendwie so schwierig und deswegen habe ich mich eigentlich auch getraut, irgendwie als Gegendemonstrant auf diese Hogesa-Demo zu gehen und zu gucken, weil ich glaube nicht, dass ich da irgendwie großartig erkannt wurde, dass ich dann teilweise wahrscheinlich dann irgendwie auch dachte, oh, auch einer von uns oder so. Die Leute unterscheiden sich einfach nicht mehr zwischen links und rechts und Antifaschist und Faschist. Ja, die Kleiderordnung hat sich ja aufgelöst, also so, das ist aber jetzt, finde ich jetzt nicht so unbedingt schlimm. Ja, ist nicht schlimm, aber es macht es halt irgendwie so halt irgendwie schwieriger, finde ich. Ja, so, weil schwierig, du Leute denkst erstmal, ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Mädel irgendwie mit bunten Haaren sehe, denke ich erstmal, oh, die ist cool drauf, lustig oder so, aber das sagt gar nichts aus irgendwie. Nee. Und das muss man erstmal irgendwie auch lernen und begreifen irgendwie, ne? Ja, es gibt auch so eine, irgendwie so national, was ich siehst du, irgendwelche Fotos von irgendwelchen Demos von irgendwelchen Nazis und sind irgendwelche pinkfarbenen Haare irgendwie dazwischen. Das ist der gleiche. Ja. Optische Lifestyle, oder der da betrieben wird. Ja. Und alle sind so Tote Hosen-Fans. So sieht es nämlich aus. So, ich spiele jetzt was anderes. Ich spiele jetzt mal was von Loaded. Loaded haben ihr 20-jähriges Jubiläum und bringen da auch haben eine neue Single rausgebracht. Und das Lied heißt Can't Stop, Won't Stop. Giving me the run around. I got a short time to live, a long time in the ground. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? The black heart does not beat alone. And on the streets tonight, I've never felt more at home. Sometimes I get those inner city blues. It's all sirens and thunder and the promise of heavy dues. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Das waren Loaded. Wir sind hier immer noch bei Bermuda Funk. Die Sendung heißt Pogo Radio und neben mir sitzt der Nils. Bei Hellfire Radio machen die immer so Jingles rein. Hast du nicht irgendwie mal so einen Jingle, den du mal zwischendurch mal spielen kannst? Man muss nicht immer alle schlechte kopieren. Das ist cool. Nein, irgendwann. Das ist überhaupt nicht cool. Damit stärkt man eine Marke. Ach, ja, klar. Pogo Radio. Ja, das war doch schon der Jingle. Ja, kann man besser machen. Ja. Ja, genau. Jede Band ist dazu aufgerufen. Sie dürfen Jingles produzieren für meine Sendung und ich spiele sie dann auch wirklich. Und sie werden dann auf der Webseite verlinkt. Also Fame ohne Ende. Was für Bands hättest du am liebsten, die das machen? Ja, irgendeine halt. Irgendeine? Ja. Hast du keine Qualitätsansprüche? Ja, natürlich, aber das kommt halt auf den Jingle drauf an. Ein Jingle ist zum Beispiel nicht länger als 30 Sekunden. Das ist ganz wichtig und das vergessen halt die meisten. Ja, ich habe auch einen Punkstellen-Jingle, aber der liegt ja da zu Hause. Ja, da ist er gut, ne? Ja. Der liegt da gut rum. Ja. Was ist eigentlich mit der Punkstelle? Man muss dazu sagen, für die Leute, die etwas jünger sind und die Punkstelle nicht mehr kennen, das war mal eine glorreiche Webseite mit sehr vielen Hits und Besuchern und Traffic und überhaupt. Da wurden in Köln, Bonn, Umfeld, wurden alle Konzerte angekündigt. Es war noch zu Zeiten, da gab es kein Facebook. Genau. Und also, da konnte man sich dann informieren. Was, glaube ich, damals sehr beliebt war, war auch die Bandliste. Ich hatte irgendwie so eine lange Liste, ja, wo es alle Bands, so Punk-Rock-Bands irgendwie aufgelistet waren, als die Link, es aus, ja, Deutschland gab, ja, und die ja natürlich auch irgendwie im Internet präsent waren. Irgendwie, ne? Und dann irgendwie mal einen kurzen Satz dazu. Da habe ich tatsächlich irgendwie jetzt gerade zwei unterschiedliche Leute irgendwie angesprochen. Hey, wie komme ich denn noch an diese Link-Liste dran? Und ja, klar, im Internet geht nichts verloren. Du findest alles irgendwie noch irgendwo. Finde ich alles noch, aber irgendwie ist es halt auch schon längst vorbei, weil die meisten Links wahrscheinlich auch gar nicht mehr aktiv sind. Welche Band hat denn noch irgendwelche richtigen Webseiten? Die haben dann irgendwie alle eine Bandcamp-Seite, eine Facebook-Seite und das war's dann irgendwie, ne? Ja. Ja, aber du fragst nach. Es geht, also nicht, dass es jetzt weitergeht, aber es steht was vor der Tür. 2015 gibt's ein kleines Konzert im Sonic Ballroom, 15 Jahre Punkstelle. Das wird an so einem Wochenende sein, irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag und ich lade ein paar Bands ein und das ist noch alles nicht so richtig spruchreif, aber es ist in Planung. Ja, die nächste Sendung ist übrigens auch ein Geburtstag von Pogo Radio. Du feierst irgendwie ständig hier irgendwie Geburtstag, kann das sein? Irgendwie letztens, das letzte war mein Mal Geburtstag, war, das war mein, ist das gleiche, mein wie, du, nee, bist auch Pogo Radio. Ja, so ungefähr, ja. Ja, ich werde das auch direkt mit meinem 40. Geburtstag zusammenlegen. 15 Jahre Punkstelle, 40 Jahre. Und was spielt da alles? Nee, das kann ich auch nicht sagen. Ach so. Das ist, noch, ne? Ach, aber wenn es jetzt qualitativ hochwertige Band gibt, also alle Zuhörer, die sich jetzt angesprochen fühlen, nicht solche Bands wie du, sondern ich will gute Bands haben, dann meldet euch bei mir. Ja, ich bin ja keine Band. Nein, ich meine jetzt die Zuhörer. All deine Zuhörer spielen doch bestimmt auch in irgendwelchen Bands, oder? Ja. Und die taugen nichts, wollte ich damit nur sagen. Ach, die taugen nichts? Ja. Das ist gerade meine Zuhörerinnen und Hörer Machen beleidigt. Machen das nicht. Nee, Quatsch, war ein Scherz. Schreibt einfach an punkstelle@pogoradio.de oder pogoradio@punkstelle.de und wenn ihr spielen wollt, dann sagt Bescheid. Genau. Am besten für Umme, für Lau. Freibier gibt's aber trotzdem? Nein, also die müssen schon irgendwie Gläser spülen und müssen dann natürlich von der Hauptband irgendwie da die Sachen rein und raus räumen. Und Eintritt bezahlen. Eintritt bezahlen, genau. Ja. Das Übliche halt irgendwie, ja, ne? Was ich halt so gehört für Vorbands. Hast du irgendwie so eine Wunschliste? Oh ja. An Bands? Ja. Welche Band wären so bei dir dein Favorit im Moment? Ich weiß nicht, ob, also, ich es nennen darf oder so, aber. Nee, jetzt, du darfst alles nennen, aber ja, jetzt auch mal, du darfst schon ein bisschen jetzt spinnen. Also auch Bands, die jetzt unbezahlbar wären oder unrealistisch. Nee, das ist, glaube ich, alles irgendwie, was tatsächlich auch im realistischen Bereich wäre oder, ja, so. Jetzt nicht irgendwie, dass ich die Toten Hosen oder Slime vielleicht in Sonic Boy rumholen würden möchte oder so. Ich glaube, das würde eh nicht gut gehen oder auch eh nicht passen. Wo ich mich tatsächlich freuen würde, wenn das klappen würde, aber es ist wahrscheinlich eher unrealistisch, aber E80 haben wir noch nie im Sonic Boy rumgespielt und das wäre, glaube ich, mal höchste Zeit, dass die das mal irgendwie kommen würden. Ne? Ja, wenn die am Sonntag mal spielen und so. Die haben jetzt ja demnächst jetzt auch in Mönchengladbach irgendwie nochmal ein großes Konzert. Ne? Wie viele Jahre haben die jetzt schon? 30 oder 25? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall in Mönchengladbach irgendwie nochmal ein großes Konzert von denen und dann können sie ja auch mal wieder ein kleines spielen. Normalerweise spielen die ja im Dezember irgendwie in Köln irgendwie, aber dieses Jahr wohl nicht. Mhm. Mal schauen. Ja, oder vielleicht irgendein Nebenprojekt. Ja, ich mag ja irgendwie Alles. Darf man das sagen? Das ist ja, so scheiße. Natürlich, irgendwie, ne? Ich will mich gar nicht als E80-Fan irgendwie hier so outen, aber tatsächlich irgendwie die ganzen Nebenprojekte von E80 oder von Junge und so, die sind ja alle interessant. Ich denke mal, eine Band, die ich sofort spielen würde, die kommen aus Münster, die heißen Kommando zurück, die sind gerade voll am Durchstarten. Die haben jetzt auch eine neue Platte draußen. Die heißen Kommando zurück. Und da wurde von einer gewissen Ute aus Düsseldorf wurde sich beschwert, weil ich schon ein paar Mal das Lied Natriumglutamat von der Band gespielt habe. Und deswegen hat sie mir jetzt ein neues Lied geschickt von der neuen Platte. Und die Platte heißt irgendwie From Outer Space und das Lied heißt Volle Pulle Bulle. Der Beater macht ganz laut Tutz-Tutz. Wie macht der Beater? Macht Tutz-Tutz-Tutz. Der haut jetzt auf den Putz, zieht die Nachbarn durch den Schmutz. Und immer nur Tutz, und immer nur Tutz, und immer nur Tutz, und immer nur Tutz, und immer nur Tutz, und immer nur Tutz. Auf die Bullen. Tja, dir hat's nicht gefallen, ne? Klar, das ist dieser Techno-Beat da mit diesem Drum-Dings da, ne? Der nervt natürlich ohne Ende. Sehr elektronisch. Ja. Ja. Das gefällt dir nicht. Ja, vielleicht klingen alle Stücke von denen so, oder war das ja, jetzt? Die haben natürlich so, so einen Drumcomputer da am Start, ne? Okay. Der kann halt nichts anderes. Ja. Also könnte was anderes, aber sie können es halt nicht anders. Du hast ja letztes Mal so ein Special über Bielefeld gemacht. Wenn du mal eins über Münster machen würdest, könnte man die spielen, aber an so einem Tag wie heute, nee, das war nichts, Rüdi. An Tagen wie diesen? An Tagen wie diesen. Genau, letzte Woche hattest du ja über Bielefeld, oder war Schwerpunkt Bielefeld, ne? Punkrock aus ich erinnere Bielefeld mich, mit, ja. Mit Gedrängel. Ja. Ich wollte nur nochmal sagen, dass das AJZ Bielefeld, das steht nicht für Autonomes Jugendzentrum, sondern für Arbeiterjugendzentrum. Ah! Ja. Ich hoffe, das ist richtig, aber ich habe das, glaube ich, recherchiert nochmal und kann man, glaube ich, bei Wikipedia nachlesen. Genauso das SJZ in Siegburg, das steht nicht für Siegburger Jugendzentrum, was vielleicht viele denken, sondern für selbstverwaltetes Jugendzentrum. Gut, dass du da bist. Ja, so dafür bin ich da. Und da hat auch wiederum die Online-Redaktion versagt, die hätte mich nämlich in dem Moment berichtigen können, ne? Haben sie nicht gemacht. Die Schweine. Aber was willst du denn erwarten streiken von Leuten? Wahrscheinlich. Ja, was willst du denn erwarten von Leuten? Oder? Ja, die kein Geld bekommen dafür, ne? Ja, eben. Ja. Online-Redaktion streikt. Ja, das ist halt immer, wenn du mit so unterbezahlten Leuten arbeitest oder nicht bezahlten. So, weil du halt auf so alten Scheiß stehst, habe ich mir gedacht, spiele ich für dich heute die Band Frontpage. Hat nichts mit dem. Ich kenne nur die Düsseldorfer Front, ne? Aber ja, du wolltest mir jetzt sagen, dass die nichts miteinander zu tun haben. Düsseldorfer Front? Du meinst die Front, die Band Front aus Wuppert, aus Wiesbaden, meinst du, oder was? Ach, die kommen aus Wiesbaden? Ja, die kommen aus Wiesbaden. Ich hab's aber in Düsseldorf gesehen. Ja. Verdammt, okay. Ja, die sind gut, Front aus Wiesbaden. Ja. Nee, die heißt Frontpage, die Band. Die haben damals 1979 wo wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer noch nicht da waren auf der Welt. Also der Name ist echt total scheiße. Ja, ja, da gab es aber dieses Programm Frontpage noch nicht. Ganz genau. Ja, Rudi weiß, dass ich bin Webentwickler und das ist ein Microsoft-Programm gewesen, um sich Webseiten zusammenzuklicken. Ja, Frontpage. Aber ich glaube, 79, da hat noch keiner entfernt dran gedacht, irgendwie so ein Programm zu entwickeln. Frontpage, also gab es überhaupt im Internet 79? Nee. Okay, na gut, dann haben die nochmal Glück ich glaub, gehabt. Ich glaube, das WWW ist, also so meines Wissens, 84 irgendwie da mal. Also langsam entstanden. Oh nee, also 84 WWW. War ich noch nicht dabei. WWW. Ja, ja, klar. Ja, also nicht Internet, sondern das als World Wide Web. Als Dienst des Internets. Ja, genau. Ein bisschen Bildung so als, betreiben irgendwie, ne? Dass man Bilder und also Text genau. auf einer Darf Seite ich das hat. Den Hörern noch kurz erklären, weil die keine Ahnung haben. Ja. Also es gibt ja. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, richtig, ganz genau. Es gibt einen Unterschied zwischen Internet und Web. Das Web oder World Wide Web ist nur ein Dienst des Internets. Da gibt es halt noch viele andere Dienste irgendwie. Das Darknet. Torrent. Genau, ja, das nur als Hintergrundinformation, um noch mal Leute ein bisschen zu bilden. Ja, mach doch mal Frontpage und mach mal das erste Stück HTML, oder? Ja, die Band kommt aus Norwegen und die haben ein Lied gemacht, das hieß Kick Them. Der Nils neben mir, der meint, er will was Anspruchsvolles. Er hat das jetzt nicht so toll gefunden. Ja, aber es war hat so ein bisschen geklungen wie Clash, nur aus Norwegen. Fand ich jetzt. Ich mag Norwegen. Ich war schon zweimal in Norwegen. Es ist ein sehr schönes Land. Da fahre ich immer wieder gerne hin. Im Schiff wahrscheinlich, ne? So irgendwie von Küste zu Küste. Ja, es gibt diese Hurtigruten oder so. Ja, genau. Das machen dann irgendwie, glaube ich, nur so ältere Leute, die dann nicht mehr arbeiten gehen. Mit Herzproblemen. Genau, ja. Nee, mit einem Auto hochgefahren, das würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber natürlich lernt man das Land dann ganz anders kennen, wenn man echt mal mit dem Auto quer durchs Land fährt. Aber ansonsten fliegt man natürlich dann irgendwie nach Trondheim oder. Mhm. Ja, ich war. Ich, Jahr 2015 also ich, werde ich wahrscheinlich. Also, es gibt halt zwei Dinge, ne? Ich gehe nie in Länder, wo es kein Bier gibt und wo es Bier zu teuer ist zum Saufen. Oh, da ist Norwegen echt ganz, ganz schlecht. Ja, genau. Und deshalb sind es halt. Fällt halt Norwegen bei mir raus. Ja. Leider. Ja, mein nächster Urlaub geht nach Hamburg irgendwie, ne? Das ist meine große Reise und. Ist ja auch bei Norwegen. Fast. Ja, ist die Richtung, ne? Ja. Dann eigentlich nur noch dann übers Meer nochmal drüber. Brauchst nur ein Schiff einsteigen, aussteigen und dann gut. Ja, Hauptsache ja, irgendwie ja. Ja. So, Wasser. Was willst du hören? Du willst Alte Sau, hast du mitgebracht, ne? Das neue Album von denen. Was? Alte Sau ist sozusagen die Nachfolgeband von Blumen am Arsch der Hölle, von Dackelblut und von Angeschissen und von Oma Hans. Kommando Sonnenmilch. Und, ja, Kommando Sonnenmilch, genau. Und die neue Band, die eine Rachut-Band wiederum, ne? Alte Sau. Eigentlich im Endeffekt klingen sie ja alle gleich. Die haben letztens auch im Tsunami gespielt. Kennst du alle. Köln und waren wirklich gut, ja. Also ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil irgendwie, was gibt's da? Keyboard, Schlagzeug oder, ja, hört mal rein. Also ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber wer Jens Rachut mag, oder der Frau. Würde das auch mögen. Oder Hörerinnen. Ja. Oder CD-Innen. Ja, oder Säuen. Ja, Toni Makrone hat's richtig erfasst. Es ist bald vorbei. Das ja. Lied? Nee, die Danke. Sendung. Die Sendung ist vorbei. Das Lied. Ja, die Sendung ist vorbei. Rudi wollte das schon eben ausblenden, das die Lied Sendung, aber. Das Lied ist auch vorbei. Ja, wir haben so politisch engagiert angefangen, ne? Und sind wir irgendwie in Kleinigkeiten, irgendwie haben wir uns verwurstelt. Ja. Ja. Vielleicht für die Leute, die es noch nicht wissen, es gibt noch ein anderes Projekt neben Alte Sau, das ist Rattengold, schreibt sich Rattengold mit drei T's und die geben momentan auch Konzerte, dass der Jens Rachut irgendwie mit irgendwelchen Leuten aus alten Bands wie Angeschissen und Blumen am Arsch der Hölle und ach, da covern sie die. Und die spielen ihre alten Stücke nochmal. Ja. Ich habe ja gesagt vorhin, dass ich nach Hamburg fahre oder da Urlaub mache und da freue ich mich schon tierisch. Ich werde die da sehen irgendwie in der Fabrik oder keine Ahnung, in irgendeinem Laden da und bin ich sehr, sehr gespannt irgendwie, wie die da sein werden, aber freue ich mich drauf, die alten Sachen nochmal zu hören. Schön. Ja, das war auch schon wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich wollte noch irgendwas Wichtiges. Nee, was wollte ich denn sagen? Ja, genau. Ich habe noch so einen Videoausschnitt gesehen von dieser Demo, von diesen Hooligan-Demo, ne, wo sie groß aufgerufen haben. Bitte keine Interviews an die Presse. Und da haben sie wirklich, das haben sie gerafft, ne? Dass man die Idioten nicht irgendwie an die Presse lassen darf, weil dir nur Schwachsinn dabei rauskommt. So wie irgendwelche Kommentare bei Postillon oder so. Ja, allerdings. Aber ich glaube, ein paar Idioten gab es immer noch, die sich dann tatsächlich öffentlich vor der Kamera gezeigt haben, die sich da echt lächerlich gemacht haben. Leider nicht. Ich hab danach gesucht. Doch, kann ich dir Fotos zeigen? Ja, Fotos, ja, schön. Also. Ja, toll. Ja, lassen sich halt nichts verbieten, so Hooligans. Ne? Die sind halt wirklich wie so wild gewordene Horde von Stieren angetrunken, werden durch die Stadt getrieben. Ja, also noch ein kurzer Appell. Scheiß Nazi-Pack, scheiß Salafisten, lasst uns nicht irgendwie unterkriegen. Die Salafisten in Ruhe. Die können auch nichts dafür. Die Salafisten? Ja. Ja, machen wir das mal. Komm, wir müssen. Tschüss. Auf. This is a robbery. I saw me being doing it to my life.